Jetzt weiß er es genau. Die Mitgift hat Grünlichs Schulden bezahlt. Und er hat seine Tochter in diese Ehe gedrängt. Ein Grauen rinnt dem Konsul den Rücken hinunter. Schweigend sitzt der Konsul neben seiner Tochter Toni in der Kutsche, die die beiden aus Hamburg wegführen soll. Da kommt plötzlich, erschreckend nah, noch einmal das Gesicht Grünlichs ans Wagenfenster. Geh nur! Meinst du, dass ich dir nachheule? Ich hab dich nur deines Geldes wegen geheiratet! Das hat aber nicht gereicht! Weg! Die verzweifelte Wut des Konsuls entlädt sich in einem schlecht gezielten Spazierstockschlag nach dem zurückweichenden Schwiegersohn. Lass nur, Papa. Jetzt bin ich ja wieder bei euch. Thomas hilft seiner ins Elternhaus heimgekehrten Schwester dabei, sich in ihrem Mädchenzimmer wieder einzurichten. Zwischen den beiden hat sich sogleich die alte, gute, geschwisterliche Vertrautheit wiederhergestellt. Sie nehmen die hellen Tücher von den Möbeln, die sie vor Staub schützen sollten. Toni zieht das Tuch vor dem großen Spiegel in ihrer Ankleide ab. Ich bin nur noch jung. Ja. Und hübsch? Das bist du. Immer noch. Weißt du, das Leben hat doch noch gar nicht richtig angefangen. Ich werde dir helfen, Tom. Wir werden aufholen. Wir müssen jetzt Vater beistehen. Ja. Konsul Buddenbrook geht langsam durch den Saal. Er hebt den Zylinder in diese und in jene Richtung. Es grüßt freundlich der Makler Gosch. Es grüßt Notar Kistenmarker. Es grüßen schließlich, etwas reservierter, auch Hinrich und Hermann Hagenström. Der olle Stenker kann es, als Jean Buddenbrook zum nächsten Grüppchen weitergegangen ist, mal wieder nicht lassen. Geld und Gatte perdu? Unangenehme Sache, wie? Mein lieber Hagenström, die ganze Affäre Grünlich. Es war Betrug. Unsere Prinzessin verkauft an einen Mitgiftjäger. Herr Konsul, Mecklenburger Weizen, 166. An Sie. Es ist, als ob der alte Konsul gar nicht hinhört. Im Kontor der Firma Buddenbrook hat Herr Markus, der Prokurist, die Zeitung mit den Börsennotizen aufgeschlagen. Er trägt seinem Prinzipal und dem Juniorchef vor, was für ihr Geschäft von Belang ist. Frühere Notierungen kaum erreicht. Aber unser neuer Mecklenburger Weizen. Schauen Sie, wo der steht. Vater. Wenn wir verkaufen könnten. Länger schon hat Thomas Buddenbrook die Veränderung im Wesen seines Vaters bemerkt, welche nach dessen Rückkunft von seiner Hamburger Mission stattgefunden hat. Der Konsul ist zusehends fahriger geworden, energieloser, unaufmerksamer, vergesslicher. Hagenström hat mir die ganze Partie weggeschnappt. Schreibe es zu den Verlusten. Wir werden aufholen. Ganz sicher. Ja, nein, ich bin zu ängstlich geworden. Die Pleiten in Bremen, in Frankfurt. Tonis Mitgift. Wir haben viel verloren. Wir werden neue Wege gehen. Eigene Schiffe würden uns von den Rädern unabhängig machen. Das Kapital dafür könnten wir vielleicht mit einer Vereinigung von Kaufleuten aufbringen. Meine Kraft geht davon. Setz dich mal an meinen Platz. Du sollst jetzt eine Annonce für mich aufsetzen. Der Kaufmann Jean Buddenbrook. Königlich-niederländischer Konsul. Beehrt sich anzuzeigen, dass er vom heutigen Tag aufhört zu zeichnen. Der älteste Sohn Thomas führt nun voll verantwortlich die Geschäfte der Firma Buddenbrook. Für diesen schwülen Spätsommersonntag haben die Buddenbrooks zusammen mit der Familie des aufstrebenden Weinhändlers Konsul Kistenmarker ein Festtagsunternehmen verabredet. Den Besuch in einem Vergnügungsgarten vor dem Tor der Stadt. Toni Grünlich kommt aus dem Haus, präsentiert sich in einem hellen Sommerkleid und steigt schon in die Kutsche. Die Mamsell Ida Jungmann schüttelt in freundlicher Missbilligung den Kopf. Tonichen, nein, das ist zu hell. So wie du will ich mich aber auch nicht kleiden. Immer in Schwarz. Viel zu hell? Ja. Das hier hört sich doch nicht für eine Jeschiden, ne? Bist jetzt wieder im stolzen Lübeck. Und nicht im frivolen Hamburg. Eine unnatürliche Wärme liegt über der Stadt. Verspätete Hundstage hat der September gebracht. Ein Gewitter, ein kräftiger Platzregen käme jetzt gar nicht unerwünscht. Wo bleibt er denn schon wieder? Jeden Abend sitzt er an seinem Schreibtisch und sinniert. Dabei hat Tom die Geschäfte doch längst geordnet. In seinem Ankleidekabinett öffnet der Konsul mit einiger Mühe das Fenster. Die Luft ist dumpf. Schwer und trächtig hängt der dunkelgraue Himmel über der Stadt. Der Wind regt sich nicht mehr. Der Konsul hat nicht die Kraft, sich die Jacke überzuziehen. Er sinkt in den Sessel vor dem Fenster nieder. Und während sein Kopf sich langsam in Richtung seiner linken Schulter neigt, blickt er auf das Leben zurück, das ihm plötzlich so fern und wunderlich erscheint. Dieses überflüssig geräuschvolle Getümmel, in dessen Mitte er gestanden, das sich unmerklich von ihm zurückgezogen hat. Toja. Toja. Ohne dass ein Tropfenfall vorhergegangen wäre, ist der Regen herniedergebrochen. Halbwegs geschützt von ihren Sonnenschirmen kommen die Ausflügler lachend aus der offenen Kutsche in die Diele zurück. So ein Wetter. Wie aus dem Nichts. Ida, die ihnen vorausgeeilt ist, um nachzusehen, wo der Konsul bleibt, kommt nun atemlos die Treppe heruntergestürzt. Frau Konsulin! Frau Konsulin! Schon an ihrem Gesichtsausdruck erkennt die Konsulin, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Man beeilt sich, zu Dr. Grabow zu schicken. Zu spät. Johann Buddenbrook, königlich niederländischer Konsul, ist schon bei seinen Vätern.